Glaube an Tod, Glaube an Tod, Zerstörung. Du hast bloß eins missverstanden. Du hast bloß eins missverstanden. Du hast bloß eins missverstanden. Das ist kein Mensch. Mein Name ist Walter Hartwell White. Mein Name ist Walter Hartwell White. Du hast bloß eins missverstanden. Das ist kein Mehr. Entweder es wird so gemacht oder wir kriegen ein riesengroßes Problem. Nicht gibt's, Junge. Schwester wurde auf einen abgetrennten Hirschkopf gespießt und längs aufgeschnitten. Er hat ihr die Lungen rausgerissen, während sie noch geatmet hat. Darin liegt kein Trost. Holen wir uns das Dreckschwein. Ich schieße zweimal auf Mr. Marlowe, durchtrenne Schlagadern und Drosselvenen mit fast chirurgischer Präzision. Er stirbt, während er mit ansieht, wie ich ihm nehme, was ihm gehört. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. dann wird es richtig grauenvoll. Geh mir aus dem Weg, sonst muss ich dich töten. Tage sind gezählt, Bösewicht. Noch mehr Meth. Ich war hier 13 Tage unterwegs, also das war das Längste, was ich jemals wach war. 13 Tage. Und du kommst angetrabt und bringst mir noch mehr Meth. Das knallt. Und du kommst angetrabt und bringst mir noch mehr Meth. Das, wie ihr wollt. Das sind alles Methamphetamine. Darum bin ich hier. Hilft nur ein ordentlicher Schlag in die Schnauze. Definitiv nein. Wo sind die Nutten? Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Nutten! Psychiatrische Kliniken wurden als eine Art Verwahranstalt für peinliche Familienmitglieder angesehen und nicht als ein Ort, an den ihnen tatsächlich geholfen werden sollte. Psychiatrische Kliniken, an denen ihnen tatsächlich geholfen werden sollte. Was ist denn los hier heute? Oh. ist seit 30 Jahren suchtkrank und spritzt sich extrem viel sogenanntes Badesalz in die Venen. Crystal Meth, pures Rauschgefühl. Crystal Meth, pures Rauschgefühl. Ich bin krank, müde und bewaffnet. Sei vorsichtig. Klarbengel! Klarbengel! Seine Toten zu uns auf die Erde. Du Hurensohn!